Es war eine schwere Geburt. Seit einem halben Jahr debattiert Japan darüber, was der Premierminister wohl sagen würde heute, am Vorabend des 70. Jahrestages der Kapitulation. Ganze Beratergremien wurden engagiert, um die richtigen Worte zu finden. Bis zuletzt war nicht klar, ob diese Worte die Meinung von Shinzo Abe sein würden oder die der japanischen Regierung. Und erst heute stand fest, dass der Regierungschef seine Stellungnahme öffentlich vortragen würde. Entscheidend für Anhänger und Gegner war die Frage, ob und wie er sich für die Kriegsgräuel Japans entschuldigt. Japan hat wiederholt seinen Gefühlen tiefen Bedauerns Ausdruck verliehen und sich aufrichtig für seine Taten während des Krieges entschuldigt. Diese Position, die von früheren Regierungen formuliert worden ist, wird auch in der Zukunft unverbrüchlich gültig sein. Der Trick ist offensichtlich. Abe entschuldigt sich nicht persönlich oder als Chef seiner Regierung, sondern zitiert zwei seiner Vorgänger. Feinheiten wie diese spielten in der zurückliegenden Debatte eine große Rolle, denn Shinzo Abe gilt als Revisionist, der die Kriegsschuld Japans, wenn schon nicht leugnen, so doch relativieren will. Auch heute machte er die westlichen Kolonialmächte, die Armut Japans in den 30er Jahren und den angeblichen Wunsch, Ostasien zu befreien, mitverantwortlich für den Krieg. Andere Schlüsselwörter wie Aggression, Krieg und Gewalt, die seit Wochen als Prüfsteine seiner Lauterkeit diskutiert werden, wusste der Premierminister in seiner Rede zwar unterzubringen, allerdings stets in die Zukunft gerichtet. Sie dürften sich nicht wiederholen. Auch hier keine Entschuldigung für das Geschehene. Die Rede war ein Tanz auf dem Seil zwischen dem, was seine nationalistischen Anhänger gerne hören wollten, und dem, was vor allem China und Korea, die ehemaligen Opfer des japanischen Imperialismus, erwarteten. Ein Gedanke immerhin, den Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Premierminister bei ihrem Besuch im Frühjahr ins Stammbuch geschrieben hat, scheint Früchte getragen zu haben. Dank der Toleranz unserer Nachbarn konnte Japan nach dem Krieg wieder in die internationale Gemeinschaft zurückkehren. Bei dieser Gelegenheit des 70. Jahrestages bedankt sich Japan bei allen Nationen und Völkern für deren Bemühungen um Versöhnung. Insgesamt eine vieldeutige Rede, die den Debatten um Japans Bekenntnis zur Kriegsschuld wohl kein Ende bereiten wird.